Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja. Das ist zutreffend. Und dem Marcel. Ja. Und dem Martin. Yep. Es ist die Folge 422. Wir haben es tatsächlich, letzte Woche haben wir auch gecastet, oder? Wir haben es geschafft, in Folge zu casten wieder. Genau, es gibt einen Zahlenfakt. Es ist ein anderer, als ich dachte, aber dazu vielleicht später mehr. Ja, und zwar geht es um den RMI 422 PC. PC? Ja, und zwar ist das ein Mähroboter, wie der Name schon sagt. Ja, von Stiel. Der aber auch schneidet, zerkleinert, düngt und mulcht. Aber warum ist das ein PC, wenn es ein Mähroboter ist? Ja, es gibt den RMI 422, den RMI 422P und den RMI 422PC. Ah, verstehe. Und jetzt wäre es interessant herauszufinden, was das C heißt. Wahrscheinlich connected oder so. Ja, kompressen. Das ist der Mähroboter. Aha. Ja. Mähroboter fürs Geld. Das C ist tatsächlich, wie du sagst, connected. Oh, wow. Und P? P? Was heißt das P? Power? Das. Ups, egal. Pollautomatisch. Photosynthese? Nein. Ich glaube, das ist groß. Der RMI 422 geht bis 800 Quadratmeter groß. Quadratmeter. Große Rasenflächen und P ist genau, und der 422P schafft bis 1500 Quadratmeter. Verstehe, aber den Max gibt es noch nicht. Das wäre jetzt eine gute Überleitung, aber Nehmen Sie, ich wollte noch anmerken. Du willst uns schon überleiten, wo wir gerade uns noch eine Viertelstunde mit auf diesen blöden Mähroboter austoben wollten. Ja, das wollte ich natürlich nicht begrenzen. Ich wollte eigentlich ich hätte ja gedacht, dass du mit Chroma-Subsampling kommst, so 422 und so. Ah. Aber nun ja. Was eigentlich meine Idee war mit Sensible Soccer zu kommen. Ah. Weil da gab es immer unterschiedliche Aufstellungen, die man machen Konnte. Da konntest du auch so die Viererkette. Ich bin nicht Fußballer. So. Ich weiß aber nicht, wie viele. Ich denke mal, dass du 11 Leute auf dem Spielfeld hattest. Insofern müsste es nicht. Zehnerzahl sein. Stimmt, ja. Wahrscheinlich. Ja. Insofern ging es nicht auf. Es gibt aber tatsächlich bei FIFA die Aufstellung 4-2-2-2. Ah, okay. Ja. Ja. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Und ich bin froh, dass ich nicht Chroma-Subsampling erklären muss. kommen wir zum ersten Thema, und das erste Thema ist gleich ein Fest, und zwar hat sich die FTC, die amerikanische Aufsichtsbehörde für Funk und Fernsehen, unter deren Mantel ja auch das Internet fällt, entschlossen, Facebook zu verklagen, im Nachhinein für die Acquisitions, die Facebook so an Firmen getätigt hat. Nee, halt, das ist nicht Funk und, Entschuldigung. Nein? Das ist nicht Funk und Fernsehen, es ist Federal Trade Commission. Ah, also stimmt, das ist die Federal Trade Commission. Die Handelskammer. Was war denn dann gleich wieder? FCC. Ich meine die FCC. Richtig, du hast recht. Danke. Das sind die so zensierwütig sind. Genau. Nein, ich meine, hier geht es um die FTC, und das macht auch Sinn, weil es ging ja darum, dass Facebook Firmen kauft. Und ein scheinbar Böses dabei denkt, dass sich da vielleicht jetzt noch jemand schnell, bevor er nicht mehr im Amt ist, irgendwie, dass er da Facebook aufs Dach kacken möchte. Aber in diesem Fall nehmen wir das auch gerne an, auch wenn das aus vielleicht nicht ganz hehren Gründen passiert, weil also namentlich vorne in der Berichterstattung werden immer WhatsApp und Instagram erwähnt, aber es geht, glaube ich, auch um mehr. Und es ist so ein bisschen im Gespräch, dass man Facebook doch zerschlagen könnte. Mal sehen, ob daraus was wird. Ich habe damit da jetzt noch keine wirklich fundierte Meinung zugelesen, aber insgesamt, es ist schon mal ein, also wenn Facebook verklagt wird, dann weint keiner, glaube ich. Es ist so ein bisschen ein Stecksi in den Sack und hau mit dem Knüppel drauf Szenario. Genau. Ja, da müssen wir ja gleich THQ Nordic mit verklagen, die ja ganz viele Spielefirmen einkaufen. Ach so, ja. Die machen eigentlich gar nichts anderes. Bei der Skimarke. Ich sage das nur, weil das so lustig ist, weil die Dachmarke von THQ Nordic hat sich jetzt umbenannt. Was heißt jetzt? Letztes Jahr? Oder ist gegründet worden? Weiß ich nicht. Nee, umbenannt. Und heißt jetzt Embracer Group. Aha. Und ich finde das einen wunderschönen Namen für so ein Unternehmen, was dauernd andere aufkauft. Facehugger Incorporated. Ja, hat THQ Facebook, Nordic nicht irgendwie irgendwann selbst gekauft, so im Kaufzyklus? Da war doch irgendwas. Oder dass THQ THQ gekauft hat, als Tochter von irgendjemand anders? Irgendwie sowas, ja, war THQ das. THQ Nordic hat THQ gekauft. THQ Nordic hieß früher anders. Genau. Das ist ja wie so diese Frau in Schweden, die sich selbst geheiratet hat. Ja, aber das kann man ja verstehen. Ja, so in der. So eine Firma kauft sich halt dann selbst. Firmen sind ja auch Personen. Ja. Was ist denn der Anlass? Warum gerade jetzt? Facebook. Naja, wie gesagt, also man könnte davon ausgehen, dass es politisch motiviert ist und dass jemand nicht zufrieden ist damit, wie seine Nachrichten nicht mehr auf Facebook verbreitet werden. Und dementsprechend jetzt, bevor er das Amt verlässt, vielleicht so ein bisschen nochmal nachgestichelt hat. aber vielleicht ist es auch einfach so, aus regulatorischen Gründen jetzt endlich mal dazu gekommen. Ja, ich meine, ich meine, das letzte große Ding war ja WhatsApp, oder? Instagram 2011 steht in dem Artikel, aber das ist schon ein bisschen länger her. Wann haben die denn WhatsApp gekauft? Du fragst mich Sachen. Nicht so lange her, ja. Gell? Naja, schon eine Weile. Also ich glaube schon eher so 3-4 Jahre gefühlt. Ja, aber drei, vier Jahre, so langsam malen die Mühlen dann schon. Also das verstehe ich, das würde legit siemen. Aber ich kann sowieso Zeiträume gerade nicht mehr so gut schätzen. Also 3-4 Jahre könnte auch letzte Woche gewesen sein. Vor 6 Jahren. Ja, siehst du. Das ist, ja. Wisst ihr noch, für wie viel? Teil-Lockdown begonnen vor 3-4 Jahren. Ja. Wisst ihr noch, für wie viel? Wie viel Mark? Nein. Minecraft gekauft wurde? Ich gebe euch einen Tipp, es war ein Milliardenbetrag. Ein zweistelliger Milliardenbetrag. WhatsApp. Sprichst du jetzt gerade von WhatsApp, oder? Ja. Ja. 42. 19. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was gewesen, was man raten kann. Naja. Nee, gut. Zahlen. Bedeutungslos. Das ist verrückt. Zahlen sind auch bedeutungslos. Datum hast du jetzt nicht genannt, oder? Tobi, wenn du schon. Das Datum hast du jetzt nicht genannt, oder? Doch, 2014. Ja. Vor 6 Jahren. Gut. Jetzt hatte ich so zu der zweitbesten Überleitung schon angesetzt und ihr seid mir schon wieder in den Karren gefahren. Damn it. Okay, traurig. Mach die drittbeste. Es gibt jetzt neue Kopfhörer von Apple. Sehr schön. Das fand ich, war da jetzt die Überleitung dazu? Zahlen sind bedeutungslos. Okay. So auch der Preis von den AirPod Max, weil die wollen da 600 Schleifen für. Ein unglaublich lustiger Mensch hat auf Twitter gesagt, hey, was habt ihr? Das kostet weniger als ein paar Radeln für einen Computer. Ja, das habe ich auch gelesen. Das war sehr, sehr lustig. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Stimmt, aber du hast es gefafft, was ich sehr nett fand. Ja, ich habe es gefafft. War das der Max? Nee, der hatte so ein Fuchs-Icon als Avatar, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo dieses Fuchs-Icon herkommt. Das kam mir auch bekannt vor. Ja. Egal. AirPod Max. Es ist, wie bereits gerüchtet, der Fall eingetreten. Apple verkauft jetzt auch Over-Ear-Kopfhörer, so mit Muscheln und Bogen außenrum. Sie sehen sehr hübsch aus, muss man sagen. Die Tragetasche wurde auf Twitter schon mehrfach etwas veräppelt, weil sie so ein bisschen aussieht, als hätten die dann einen BH an, sozusagen. Ich weiß nicht, ob, manchmal frage ich mich auch, wie infantil diese ganze Tech-Berichterstattung dann werden kann. Aber die Tragetasche ist nicht gut. Ja, also ich meine, das hat von der Ästhetik her, stößt das so in die gleiche Richtung wie iPod Hi-Fi, finde ich. Also so dieses, wir versuchen jetzt eine High-End-Audio-Marke zu sein. Das hat sich damals irgendwie seltsam angefühlt und tut es jetzt hier auch. Also ist irgendwie, let me furiously google that im Hintergrund. Ne, das war dieses, kannst du dich nicht an iPod Hi-Fi erinnern? Oh mein Gott. iPod Hive. Das ist ein massiver Lautsprecher, der, also wenn du einen, stell dir vor, du nimmst einen Mac Pro und legst ihn auf die Seite, so die Käsereibe. So groß sieht er aus, mhm, und du steckst oben in einen Dock deinen iPod rein und der hat so Lautsprecher, mhm, unten. Das sieht aus wie so ein 8 das, Zoll oder das so. Das hat damals Steve so als offizielles Gerät. Ja, natürlich. Das, okay, das wurde auf einer Keynote vorgestellt. Steve hat es irgendwie als das Beste seit geschnitten Brot verkauft. Das ist im Wesentlichen eine Box gewesen, wo du oben so einen 40-Pin-Connector für deinen iPod hattest. Und es kostete damals 350 Euro. Das, ja, das würde es heute nicht mehr kosten. Das, und das kam uns sehr teuer vor. Ja, ja. Wir waren ja auch nicht. Ich kann mich an Podcasts erinnern, wo sehr gelacht wurde über diesen Preis. Jetzt kosten die Kopfhörer über den kosten die Kopfhörer 600 Euro. Ich finde sie übrigens auch sehr hübsch, nur das Gelenk ist weird. Ja, also ich finde sie auch sehr hübsch. Ich mag auch, dass sie da irgendwie die Digital Crown so nochmal aufgefasst haben und so ein bisschen größer als Drehding sie oben dran gemacht haben. Das ist bestimmt auch sehr schön. Und ja, der Bügel sieht so ein bisschen komisch aus mit dieser Wölbung nach unten. Aber insgesamt muss ich sagen, ich beschäftige mich mit diesem Produkt gar nicht so sehr, weil es doppelt so viel kostet wie meine eh schon zu teuren Kopfhörer. Und ich habe ja hier so Bose NC700 rumliegen, die machen auch gut Noise Cancelling, aber die kosten halt auch 300 Euro und das war mir eigentlich schon zu viel für Kopfhörer. Mhm. Und also jetzt dafür 600 irgendwie einwerfen, das ist für mich jetzt nicht der Preisbereich. Ich verstehe, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Geld in Audio stecken und vermutlich klingen die auch sehr gut und das gibt ja da auch auf der Webseite auch einiges an Technologie, von dem man vermuten könnte, dass es dazu führt, dass sie sehr gut klingen. Aber an mich ist das, glaube ich, erstens verschwendet und zweitens gebe ich mein Geld lieber für anderes aus. Ja. Ja. Zum Beispiel für Videospiele. Da gibt es auch Neuigkeiten. Nämlich, wir erinnern uns, jeder hat jetzt seinen Cloud-Service von den großen Playern, so auch Microsoft, namens xCloud. Da kannst du Spiele dann, wie man vermuten könnte, in der Cloud spielen. Dieser xCloud-Service kommt ja für iOS mittels Web-App. Und jetzt gibt es dafür einen Termin, nämlich im Frühjahr. Inwiefern hat der jetzt mit dem Game Pass zu tun? Hast du dann einen Game Pass da mit drin oder ist es nochmal was ganz anderes? Ich glaube, du kannst Game Pass Spiele über xCloud spielen. Ob das dann nochmal xCloud Gebühr kostet, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Aber insgesamt greift es, glaube ich, ineinander. Weil Dom hat berichtet, dass einige der Game Pass Spiele, so wie Below, die er mal angezockt hat, gar nicht mehr im Game Pass sind mittlerweile. Ha. Was dann, ja, wenn das so das Netflix-Modell ist, ist es halt auch irgendwie komisch. Ja. Muss ich sagen. Also gerade bei Spielen finde ich das auch kritischer, ehrlich gesagt, weil es passiert mir auch, dass ich irgendwie auf Netflix eine Serie anfange, die irgendwie 7 Staffeln hat und dann bei Staffel 3 fliegt sie aus Netflix raus. Bei Spielen, das ist aber noch viel wahrscheinlicher, weil ich spiele so, dass ich da teilweise mehrere Monate in einem Ding dran knabbere. Ich spiele auch immer noch Ghost of Tsushima, also weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. So. Aber ja, weil das ist dann ungünstig. Ja. Nun ja, ich kriege gerade in Slack die Nachricht, dass ich Tobi anrufen soll. Manchmal sind ein bisschen spät dran. Oh. Die Notification. Oh, das ist doch erst 24 Minuten her. Ja. Nun ja. Kommen wir zum nächsten Thema auf unserer Agenda. Und da geht es um das große Debakel, das sich Google gerade leistet in Sachen künstliche Intelligenz und Ethik. Was passiert ist, Google hatte eine Forscherin angestellt, die eben zu KI und Ethik forscht. Oder zu KI-Ethik im Besonderen. Und die hat jetzt nun ein Paper geschrieben, in dem sie so ein bisschen kritisch Textmodelle betrachtet und was für Text bei denen rausfällt, also namentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das Google-Ding heißt, also das Google-Äquivalent zu GPT-3. Was ist denn GPT-3 noch? Na, das ist dieses generative Textmodell. Also du schreibst einen Satz und das macht eine Geschichte draus, so im Wesentlichen. Sie hat das halt ein bisschen genauer angeguckt und meinte halt, dass da halt viele Vorurteile einfach drin sind und dass da sehr viele Dinge reproduziert werden, die man nicht reproduzieren sollte und dass man da doch vielleicht ein bisschen mehr forschen sollte zu und ein bisschen mehr verhindern sollte, dass die Ausgangsmaterialien für diese AI halt dazu führen, dass man da Text generiert, den man eigentlich nicht generieren möchte. Mal vereinfacht zusammengefasst. Und daraufhin hat sie das noch nicht veröffentlicht, aber halt irgendwie intern zum Review gehabt. Und dann gab es so ein bisschen Druck, dass sie doch irgendwie dieses Paper verändern soll und nicht so kritisch gegenüber Google sein soll und mehr würdigen sollte, was denn alles schon getan wird bei Google. Und dann meinte sie halt, nee, macht sie nicht. Und dann eskalierte das so ein bisschen. Und unterm Strich hat sie dann rausgeworfen worden, auch noch so mit dieser Nummer mit, ja, du hast gesagt, du möchtest das, sonst möchtest du hier nicht arbeiten, deswegen akzeptieren wir deine Resignation. So, und also so richtig übel. Und jetzt hat sich der Google-CEO auch noch dazu geäußert und macht halt einen auf, ja, das ist ja schlimm, was hier alles passiert und das ist ja irgendwie ungünstig und so, als wäre da irgendwie total unbeteiligt und halt so Bystander und Google bekleckert sich ja gerade nicht mehr drauf. Vom Algorithmus rausgeworfen worden. Ja, kann wahrscheinlich. Google gar nichts dafür. Stimmt. Die AI hat sie rausgeworfen. Genau. Ja. Einfach das Kündigungsschreiben rausgeschickt. Bums. Ja. Also wer sich da noch mehr einlesen will, ich habe einen Artikel dazu verlinkt. Aber insgesamt muss man schon sagen, läuft scheiße gerade bei Google. Aber ist ja auch nichts Neues. Ja, was ich sehr schlimm finde, ist, dass der CEO, der Sundar Pichai, sich nicht ordentlich positioniert. Er sagt mit keinem Wort so, wir haben sie rausgeworfen. Er redet immer nur so über ihr Weggehen. Ja, ja. Und er sagt aber nicht, es tut ihm leid, dass sie rausgeflogen ist. Es tut ihm leid, dass wir so ein tolles Talent verloren haben, dass sie unglücklich war, und es tut ihm leid, dass manche in Google jetzt ihre Rolle bei Google hinterfragen. Und er hat versprochen, dass in Zukunft das ein bisschen mehr deeskalativ vorgehen wird. Das heißt, wir schmeißen die Leute netter raus, weiß ich nicht. Aber es ist so eine, für mich eine ganz, ganz gruselige und schlimme Kombination mit einerseits, ja, es gibt diese Richtlinien und das ist so ein bisschen wie die App Store Guidelines, die sind so von der Mehrheit und allen zu befolgen. Aber wenn wir sagen nein, dann ist egal, was da für Richtlinien sind, dann sagen wir nein. Und dann ziehst du deinen scheiß Artikel zurück, sonst fliegst du raus. Und auf der anderen Seite erkennt er das nicht mal an. Auf der anderen Seite ist es dann so ein nebulöses, wie du gesagt hast, Martin, irgendwie bin ich da nur Beiständer. Sie hat halt die Firma verlassen. So vor zwei Wochen hat sie noch gearbeitet bei uns. Heute arbeitet sie nicht mehr bei uns. Ja, blöd. Es liest sich so ein bisschen, als wäre sie irgendwie upstate auf eine Farm irgendwie gezogen. So. Also, ja. Und das ist wie man Kindern beibringt, dass der Hund gestorben ist. Ja, genau. Und das ist, die Kombination ist halt so gruselig. Ich finde, die ist auch sehr amerikanisch, weil ich meine, mit dem Hintergrund von du wirst sofort verklagt, will halt keiner öffentlich so richtig Tacheles reden. Aber es ist schon trotzdem, auch mit allen, er muss vorsichtig formulieren Sachen, bleibt das Ganze furchtbar gruselig. Es ist so ein System, wo du, es ist Kafka-esk, du hast nicht wirklich eine Sicherheit, du kannst dich auf nichts verlassen und du bist dem System total ausgeliefert, und am Ende, wenn du dann unter die Räder kommst, dann ist es irgendwie erstmal niemands Schuld so richtig und wenn überhaupt, dann so ein bisschen eigentlich deine eigene. Ja, aber ich denke, Dr. Timnit Gebru kann sich aussuchen, wo sie in Zukunft arbeiten will und vielleicht findet sie ja jemanden, der interessierter an Ethik ist als Google. Gut, wo wir schon bei lauter schlechten Nachrichten sind, können wir zumindest eine schlechte Nachricht quasi widerrufen. Es gab nämlich schon jahrelang die schlechte Nachricht, dass man In-App-Käufe im App Store nicht mit seiner Familie teilen konnte, obwohl man Apps teilen konnte mit seiner Familie, was teilweise zu Situationen führte, dass man zwar die App geteilt hat, aber dann den In-App-Kauf nicht teilen kann, aber die Leute dann irgendwie auch keinen eigenen In-App-Kauf tätigen konnten, weil sie ja die geteilte App benutzen. Was halt irgendwie zum Beispiel für Carcassonne regelmäßig ein Riesenproblem war. Und nun ja, das ist jetzt hurra hurra gelöst. Apple hat sich endlich dazu durchgerungen, Family Sharing, In-App-Käufe, so sie denn nicht verbrauchbar sind, in der Familie, also nein, In-App-Käufe im Family Sharing zu teilen. Nicht ganz. Nein? Also die Möglichkeit, den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sie zu teilen. Du kannst es anmachen, ja. Was heißt, wenn du ein paar Erweiterungen hast oder ein paar In-App-Käufe jedes Mal ins Frontend rennen darfst und jeden einzelnen im Frontend freischalten kannst. Ja, gut, aber es ist jetzt viel Spaß. Einmal diesen Haken setzen für 10 verschiedene Dinge ist wesentlich weniger Arbeit, als jeden dritten Tag eine E-Mail zu beantworten, die danach fragt. Aha. Ja, es kann bloß dazu führen, dass es halt jetzt trotzdem in Zukunft bei einigen nicht funktionieren wird. Also verlassen könnt ihr euch nicht drauf. Ich schätze mal, es wird irgendwie im Store angezeigt werden, aber das weiß ich nicht wie. Ja, ich glaube, das wird angezeigt. Ich habe da, glaube ich, schon was gesehen zu, wenn ich mich nicht täusche. Also, dass man das anschalten muss, ist absurd, weil Family Sharing muss man nicht anschalten. Doch. Achso, das muss man ausschalten, meinst du? Ah, okay. Kann man das ausschalten? Ja, das kann man ausschalten. Kann man. Family Sharing musst du, oder? Oder war das nur der Educational Rabatt? Ich dachte, glaube, Family Sharing kannst du ausschalten. Ja. Ach so. Dachte auch. Ja, bin ich mir ziemlich. Das wusste ich nicht. Okay, nee, dann ist mein Punkt. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt zumindest möglich und dafür kann man dankbar sein. Ja, sind wir auch. Gut. Ja. Dann haben wir Tipps und da geht es um Cookies. Ich frage mich, ob sie der Jahreszeit angemessen sind oder den Sendethemen. Also Tipps ist ja eigentlich schon mal völlig falsch. Weil du hast es aber als Tipps hier reingeschrieben, Marcel. Aber ja, weil es auch irgendwie da reingehört. Mhm. Was natürlich aber völlig jeder, falsch. Der die Sendung jetzt hört, erwarten wird, ist, dass ich irgendwelche Adblocker empfehle oder Browser-Erweiterungen oder sowas. Oder irgendwelche geilen Cookies, die man sich installieren sollte, weil man dann gute Werbung bekommt. Die, ja genau, oder die Cookies verhindern können. Ah. Das mache ich nicht und ich ziehe gerne den Shitstorm der Menschen auf mich, die der Meinung sind, dass ich selber schuld bin, wenn ich keine Browser-Erweiterung installiere. Eigentlich möchte ich bloß ein bisschen abranten und zwar die DSGVO-Verordnung ist jetzt 2 Jahre alt gefühlt, weiß ich gar nicht genau. Ich mache übrigens gerade einen Lehrgang zum Datenschutzbeauftragten insofern. Oh, ich kann dir da helfen. Vielleicht kann ich dann meine Website wieder online. Habe ich nämlich noch nicht seitdem. Hm. Ja, die ist ja etwa 2 Jahre alt und ich weiß nicht, wann das genau passiert ist. Vor ein paar Wochen oder so haben alle Seiten im Internet umgestellt auf, ich kann hier die Cookies wegklicken mit einem Klick, auf, wenn ich den Knopf klicke, der mir angeboten wird, werden automatisch alle Cookies gesetzt. Ja, das ist dieses coole Anti-Pattern, das sich hier gerade durchsetzt, nämlich, dass man diese 2 Schaltknöpfe hat mit die vorgeschlagenen Cookies akzeptieren, das ist so grau und unansehnlich als Knopf, und dann alle Cookies akzeptieren, das ist der große Knopf, den man drücken soll. Nein, das ist ja nicht mal mehr so. So war das zwischendurch. Ja. Das war der zweite Schritt. Okay. Der jetzige Schritt ist, du hast diesen schönen rosa, grünen, blinkenden, was weiß ich, Knopf, dass es alle Cookies akzeptieren. Oder den gehen sie zum komplizierten Einstellungspanel. Naja gut, das ist ja. Das ist der andere Knopf. Dann gehst du auf den anderen Knopf. Und da musst du den zweiten unscheinbaren Knopf finden. Das ist dann der alles so lassen, was wie du es eingestellt hast. Hm. Ja, weil im Einstellungspanel gibt es nochmal einen alle Cookies akzeptieren Knopf. Das ist so geil. Ich kann dir zu diesem Thema tatsächlich quasi juristisch eine Auskunft geben und dir gute Nachrichten mitteilen oder zumindest nicht gute. Nämlich die Datenschutzaufsichtsbehörde von Dänemark hat vor kurzem oder schon ein bisschen länger festgestellt, dass diese Praktiken Kunden verwirrend sind und dass man das unterlassen sollte, weil sonst könnte man da verklagt werden. Und bisher haben sich da alle so ein bisschen gesagt, so nur Dänemark, wen juckt's? Also vor allem in Deutschland. Aber jetzt hat tatsächlich in Deutschland, ich glaube Nordrhein-Westfalen, wenn ich es mir richtig merke, die Datenschutzaufsichtsbehörde sich diesem dänischen Urteil oder dieser dänischen Einschätzung angeschlossen. Und man kann davon ausgehen, dass es vielleicht demnächst auf Länderebene durchaus dann langsam eine Mehrheit für diese Ansicht gibt und dass die Leute dann aber so ein bisschen von diesen Anti-Pattern abrücken. Momentan wird aber den Leuten, also in Schulungen habe ich gehört, immer noch empfohlen, dass sie diese Anti-Patterns benutzen, damit die Marketingabteilung irgendwie zufrieden ist. Das heißt, es wird dann besser für Leute mit, zumindest die mit dauerhaftem Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Es ist ja offensichtlich nicht Sinn der Richtlinie gewesen, dass das so gemacht wird. Mein Tipp hier ist einfach, man kann einfach blind die beiden unscheinbaren Knöpfe hintereinander drücken. Ja. Weil das habe ich mir jetzt zur Regel gemacht und das klappt. Das klappt super. Ja. Dann kann ich es wieder so wegklicken, wie ich es vorher weggeklickt habe. Und wenn diese Arschlöcher schon ihre scheiß Cookies setzen, warum merken sie sich dann nicht, dass ich die Cookies gesetzt habe, sondern fragen mich in der Woche wieder. Ja, weil sie den Cookie nicht gesetzt haben. Ja gut, aber ich drücke ja oft genug alle Cookies, damit es weg ist. Ja, boah. Das kommt trotzdem immer wieder. Das ist schlimm. Naja, tröste mich dann damit, dass ich das vorher halt nicht geklickt und damit sowieso alle gekriegt habe. Das heißt, schlechter als früher bin ich nicht gestellt, aber es ist schon scheiße. Manchmal drückst du halt einfach alle. Lass mich an dieser Stelle dieses Thema schließen mit einem Zitat, das ich so ähnlich diese Woche gehört habe, nämlich, ja, früher hat das Internet doch auch funktioniert, bevor es diese Cookies gab. Und jetzt muss ich das Thema wieder aufmachen. Ich habe nämlich die FreeNow-App runtergeladen, beziehungsweise FreeNow. Das ist so eine Taxi-App. Ach ja, ja, das ist die Taxi-App, die so seltsam benannt ist, ja. Und das ist in der App. Das ist eigentlich weder noch die App. Weder Free noch in der App so. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Du hast ein Einstellungspanel. Alle Knöpfe sind ausgeschaltet. Und unten gibt's einen Knopf. Also, es sind diese ganz normalen Switches. Apple Switches. Mhm. Und unten gibt's einen Knopf, alles annehmen. Toggles heißen die. Und wenn du den drückst, obwohl alles in dem ganzen Screen ausgeschaltet ist, dann werden alle Sachen aktiviert. Push Notifications und so weiter. Naja, aber dann kommen nochmal die Dialoge dazu. Ich musste letztens gleiches Thema. Ja, aber das ist doch krass. Hm. Da muss ich ja wieder in die Einstellung gehen, um es wieder auszuschalten. Ja, scheiß fucking Idioten-Anti-Pattern, das ist zum Kotzen. Ja, aber das fand ich noch krasser, weil du den Bildschirm vor dir hast, bitte alles ausschalten. Hm. Ja. Und dann nur durch einen Knopfdruck bitte weiter alles anschaltest. Also, puh. Aber wenn ich schon beim Ranten bin, gibt es ja noch einen dritten Punkt, wo ich ranten muss. Ja. Und das ist der Verkehrsverbund in Hamburg, der sich jetzt mal wieder angeschlossen hat, den anderen, und sagt, dein Ticket ist erst nach 90 Sekunden gültig, wenn du es mit der Handy-App gekauft hast, weil zu viele Leute schwarz fahren. Mhm. Und dann denke ich mir halt, ihr blöden Pisser, ihr könnt doch nicht den Leuten, die ein Ticket kaufen, die Steine in den Weg werfen. Ja. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, Wahnsinn. Das sind das ist eine Praxis wie mit dem Kopierschutz, den früher immer bloß die Leute erleiden mussten, die sich das legal gekauft haben. Ja, ja, ja. Ja. Ach Gott. Nein, aber ich muss zurück zu den Dings, ich muss zurück zu den Cookies. Ich habe zuletzt auf meinem Fernseher musste ich Cookies akzeptieren. Wow. Ich habe so einen alten Samsung, den letzten, ich habe so das Gegenteil vom Sweet Spot bei Samsung, und zwar der letzte Samsung, der noch mit dem alten Samsung OS gelaufen ist. Lokales Minimum. Das heißt, da ist, genau, da ist die ganzen, die ganze alte Crap, der nicht mehr supported wird, die Netflix-App geht gerade so, die Amazon-App, die kannst du vergessen, aber wird natürlich nicht gepflegt. Die Tagesschau-App, die hat eine halbe Stunde nach 8 immer noch die Tagesschau nicht drauf, weil wahrscheinlich ist dieses File, das dieser Haufen Grütze braucht, das allerletzte, das rausgerettet hat. Wobei, das kann ja mit dem Apple TV auch passieren. Und da habe ich, ich glaube, RDL angeschaltet und dann kam dieses alle Cookies akzeptieren und das war eine ganz, ganz lustige Variation von diesem Anti-Pattern. Der aktive Knopf war alle Cookies akzeptieren. Mhm. Auf der linken Seite waren drei Haken. Nötigste mit Haken, unnötige ohne Haken und komplett unnötige auch ohne Haken. Und wenn du musst nach links von dem Knopf runter zu den Haken gehen, dann ändert sich der Knopf, von dem du gerade runter bist, in Auswahl bestätigen. Dann musst du zurück auf den Knopf Auswahl bestätigen und dann ihn drücken, weil davor war ja alles akzeptiert. Also man muss die Genialität und Perfidität von Leuten anerkennen, die dieses Anti-Pattern auf diese Drecks-UI übersetzen konnten. Aber ich habe mich gefühlt wie dieser Typ, der nicht staubsaugen konnte, weil Amazon down war. Mhm. Es ist so, we cannot have nice things. Wenn Sie keine Cookies haben wollen, dann klicken Sie bitte alle Bilder mit Ampeln an. Ja. Trainieren Sie unsere KI. Trainieren Sie unser neuronales Netz. Sonst gibt es Cookies. Ach ja. Na, da lobe ich mir die Weihnachtsplätzchen als Cookie-Ersatz. Kommen wir, wo wir schon beim... I like. Ja. Wo wir schon beim Konsum sind, kommen wir zur ersten Empfehlung. Und da wird ein Tool empfohlen, das habe ich auch eine Zeit lang verwendet, bis ich dann auf die Tastatur umgestellt habe, die ich gerade benutze und das alles in Firmware mache, nämlich Carabiner. Genau, Carabiner ist ein Tool, was von Peripheriegeräten, die, also vor allem Mäusen und Tastaturen, die Eingaben umbiegen kann. Hm. Also wenn zum Beispiel meine Tastatur ein B sendet, kann ich sagen, das ist ein D. Genau. Aber du kannst halt auch so Sachen machen wie, wenn du Command Q sendest, dass noch ein bisschen, dass es zweimal drücken muss, dass es einmal passiert oder so Geschichten. Genau, man kann auch komplexere machen, Sachen machen mit, wenn man JSON schreibt. Die App heißt Carabiner Elements, kann man kostenlos runterladen für Big Sur oder Catalina. Korrekt. Und das ist wunderbar, aber mein Gott, wer hat sich dieses Schema schon wieder ausgedacht? Ja. Unglaublich, es gibt zwei Modi. Der eine Modus ist Keys umbiegen. Das ist der sogenannte, Moment, ich weiß gar nicht, wie er. Simple Modifications? Genau, Simple Modifications. Und das heißt, ich kann zum Beispiel ein B zu einem D machen. Hm. Ich kann nicht ein B zu einem Apfel Z machen. Genau. Weil das ist schon nicht mehr simple. Das ist komplex. Wow, cool. okay, gut. Das Coole ist, in diesem Simple-Modus kann ich einstellen, für welche Devices gilt es. Ich habe nämlich ein Fußpedal gekauft. Oh. Ein Fußpedal, um, wenn ich die linke Hand zu sehr belastet habe, auch mal das Fußpedal benutzen kann. Für dann absolute Sache. Also im Grunde, was ich machen wollte, war Fußpedal einmal drücken, ist Apfel C, also Copy. Und nochmal drücken ist Paste. Ah. Das ist meine Idee. Ach, Marcel, du bist so genial. Jetzt gibt es bei Carabiner Elements noch Complex Modifications. Und die muss man mit JSON schreiben. Das wäre aber zu schön, wenn man da ein Fenster kriegen würde, wo man das JSON reinpasten kann oder reinschreiben kann. Und das geht natürlich nicht. Sondern wenn ich in Complex Modifications gehe, dann kann ich Add Rule machen. Und dann kommt so eine Seite, da sind die eingebauten Rules drin, die ich auswählen kann. Beziehungsweise welche, die ich mir geholt habe, und zwar mit dem Import More Rules from the Internet Knopf. Wenn ich da drauf drücke, dann geht eine bestimmte Seite auf, wo vorgefertigte Rules drin sind. Man kann sich aber tatsächlich selber welche schreiben, aber nicht einfach so. Die kann ich nicht irgendwie ein JSON raushacken und das dann in die App ziehen oder drag and droppen oder mit einem Plus-Knopf oder so. Nee, ich muss die mit Magic irgendwie in die App rein funneln. Und es gibt tatsächlich eine Web-App, die das macht. Da ich kann also einen JSON-Code in die Web-App reinpasten und dann sagen, bitte installiere mir das dann in Carabiner. Genau. Also total irre. Aber es funktioniert, da bin ich dann auch froh. Ich habe es noch nicht geschafft, über den Complex Modifications es zu schaffen, dass er nur genau dieses eine Gerät ausliest. Das habe ich dann in den Device-Einstellungen geändert. Also das ist alles, ich weiß es nicht. Wer denkt sich das aus? Keine Ahnung. Naja, es ist halt Source. Und, Aber es ist ja nicht mal typisch Open Source seltsam. Ja. Es hat ja alles so eine Art UI. Aber halt eine unbrauchbare, wo man nichts einstellen kann. Naja, es hat sich jemand eine UI gebaut, die für ihn funktioniert, aber für sonst halt relativ wenig Leute. Naja, jedenfalls, woran ich jetzt gescheitert bin, ist dieses Abwechselnde zu machen, nämlich einmal drücken ist Copy und dann beim nächsten Mal drücken ist Paste, was halt total super wäre. Soweit bin ich aber heute noch nicht gekommen, also der Taster, das Fußpedal kam erst heute an. Verstehe. Vielleicht kannst du ja dann nächste Woche das Fußpedal empfehlen. Ja, ich könnte es vielleicht sogar jetzt schon empfehlen. Im Grunde ist es das, was auftaucht, wenn man Amazon aufmacht und Fußpedal eingibt. Ich verstehe. Es ist einfach so ein schwarzes, einfaches Ding. Es gibt auch so ein Dreier. Die Sache ist die, es gibt halt nur PC-Treiber dafür. Hm. Am Mac, wenn ich das jetzt anschließe, gibt er immer ein B aus. Das biege ich dann um. Auch das hilft ja schon, die Hände zu entlasten. Ich hab nachgelesen, das Dreier gibt A, B und C aus. Also wenn man Back schreiben möchte oder andere Sprüche, die sich auf die Polizei beziehen, genau, dann kann man das damit machen. Also das Anarcho-Pedal, das Anarcho-Tastatur. Das Antifa, die Antifa-Tastatur. Und am lustigsten fand ich die Bemerkung bei Amazon, da steht in einer, also das Lustige ist, es gibt immer das gleiche Pedal mit völlig anderen Brandings. Ich wette, das ist immer das gleiche Pedal, was in China produziert wird. Weil es sieht einfach gleich aus und unterschiedliche Hersteller, keine Ahnung. Oder Verkäufer, wer weiß das so genau. Und bei einem von denen steht, ja, es funktioniert am Mac. Man muss aber was das Pedal ausgibt an Tasten, das muss man am PC konfigurieren. Dann kann ich es danach am Mac wieder benutzen. Naja, also mit dem Treiber, der auf CD vorkommt. Okay, AliExpress übrigens, Fußpedal so um die $7. Genau, das war jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 12 oder 15 gezahlt, aber so um den Dreh kriegt man schon was. Es gibt auch welche mit Bluetooth, die kosten noch mehr. Ja, das bräuchte ich gar nicht unbedingt. Also es funktioniert ganz cool und es macht wirklich Spaß und ich glaube, ich möchte mit dem Teil, also vielleicht hört man es. Ja. Ja, so ein bisschen. Ich möchte mit dem Teil unbedingt Papers, Please spielen, möglicherweise. Und zwar lege ich es mir dann auf den Tisch und immer wenn ich stemple, mache ich Oder du könntest damit das Stempelpad auf und zu machen. Oder das, ja. Es ist quasi das Elgato Stream Deck für die Füße. Es ist auf jeden Fall cool und es zeigt mir auch, also ich habe jetzt ein bisschen, meine dumme Lösung war folgendes. Ich habe dann es so gemacht, wenn ich drauf drücke, dann macht er Copy und gleich Paste. Was in den meisten Fällen dazu führt, dass ich halt einfach was kopieren kann, dann paste es halt an die gleiche Stelle wieder, dann irgendwo hingehen kann mit meinem Cursor und dann es pasten. Ich darf halt nichts auswählen dabei. Ja. Und dann funktioniert es in den meisten Programmen. Das ist jetzt mein Workaround. Und ich muss sagen, es ist eigentlich erstaunlich, dass wir unsere Füße gar nicht nutzen beim Computer benutzen, weil das ist cool. Es ist eine ganz andere Sache, als wenn ich einen Shortcut drücke mit der linken Hand. Tja, du kannst ja dann, wenn du die Bedienung perfektioniert hast von dem Fußpedal, kannst du dann mit dem Fußpedal vielleicht auch Keysmith fernsteuern und noch mehr. Ich habe mir das extra gleich geladen, um das vielleicht zu tun. Genau, das ist nämlich, aber was das, ich... Das ging dann auch wieder schwer, das dafür zu benutzen, das kannst du jetzt nämlich gleich sagen, Martin, kann man das dafür zu benutzen... Einmal ist es Copy und beim nächsten Mal ist es Paste. Das geht, glaube ich, nicht. Also das könntest du wahrscheinlich mit Automator machen. Aber was ich ja hier jetzt vorstellen möchte, ist Keysmith. Und Keysmith ist im Prinzip eine schöne Software, mit der man Dinge aufzeichnen und automatisieren kann, die man am Computer macht. Keysmith ist so eingebunden in diese ganze Accessibility und Apple Events Layer, die überall drüber liegt. Und du kannst dann tatsächlich halt, wenn du auf Record drückst, dann zeichnet der quasi auf, welche Apple Events passieren. So ein bisschen so, wie man ein Apple Script schreibt, halt nur ohne den ganzen Apple Script Kram. Und merkt sich dann sozusagen, okay, du hast jetzt diese App aufgemacht und in dieser App hast du diesen Button angeklickt, der so und so heißt, und dann hast du auf den anderen Button geklickt und danach hast du das und das gemacht. Der zeichnet das alles schön auf und zeigt es auch an, was er gemerkt hat. Und dann kannst du das abspeichern, dieses Makro, und irgendwie mit Hotkeys wieder triggern und so dementsprechend komplexe Aufgaben auf deinem Mac quasi automatisieren. Funktioniert sogar im Browser. Sprich, du kannst eine Webseite aufmachen und dann klickt er auf den richtigen Button und kannst quasi so, wenn du zum Beispiel einen Merge-Request stellen willst, kannst du deinen Merge-Request automatisieren. Holy cannoli. Das ist schon ziemlich cool. Sie haben auf der Webseite auch so ein paar Beispiele und ja, ich bin Fan und vor allem ist es halt schön visuell und natürlich könnte man das auch alles von Hand per Apple-Skript machen, wie gesagt, aber das ist schon wesentlich schöner so. Das Problem generell bei Automatisierung ist ja meistens, dass du, weiß ich nicht, 80% des Prozesses gleich hast und dir den Rest aber irgendwelche kleinen Änderungen. Ja. Oder so stapelverarbeitungstechnisch. Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel? Also ich habe jetzt noch keine Variablen oder sowas gesehen, was man da ja brauchen würde, denke ich. Aber du kannst natürlich irgendwie dann quasi die 80%, die vorneweg passieren, automatisieren und dann warten auf User-Eingabe und dann neues Makro für die nächsten 10%. Das ist, glaube ich, eine gangbare Lösung an der Stelle. Und ja, es ist es kann auch AppleScript wohl. Okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber du kannst wohl auch AppleScript ausführen in Keysmith. Das würde dann vielleicht wahrscheinlich auch noch etwas mehr deiner Dinge totschlagen, aber muss man ausprobieren. Ich wollte gerade noch sagen, Marcel, du könntest eine Kombination machen von Apfel C und dann ein AppleScript starten, das DSB von Apfel C auf Apfel V mappt. Ja. Und dann, also ein Apple-Script starten, das B von Apple C auf Apple V mappt und ein Apple-Script ausführt, dass das B von Apple V wieder zurück auf Apple C mappt und das erste Apple-Script ausführt. Ja, oder du machst einmal ein Apple-Script. Was wirklich lustig wäre, wäre doch, wenn ich einfach Keysmith benutze. Hm. Das heißt, Keysmith macht dann Karabiner auf und genau. Dann drücken den das Shortcut um. Das. Ja, demnächst streamt Marcel dann sein Hotkey-Shortcut-Setup. Das wird großartig, weil ich drücke dann immer nur die Fußtaste und es passieren unglaubliche Dinge am Computer. Jetzt genau. Und ich drücke jedes Mal immer nur die Fußtaste. Oh, das wär super. Das wär kannst super. Vielleicht dann auch noch unterscheiden zwischen Press und Half-Press, so Super Mario-Style, weißt du? Und, ja. Es gibt zumindest sowas wie ein Long Press in Karabiner. Ein Hold. Siehst du mal. Nun ja, Karabiner und Keysmith seien den Automatisierungs/Keyboard-Nerds unter euch ans Herd gelegt, genau. Am Herd braucht ihr auch, nein, egal. Als nächstes auf der Liste DeepL. Ja. Ja. Und zwar Bei einem primären Regenbogen zeigt der Bogen auf der Außenseite rot und auf der Innenseite violett. Dieser Regenbogen wird dadurch verursacht, dass das Licht beim Eintritt in einen Wassertropfen gebrochen wird, dann im Inneren an der Rückseite des Tropfens reflektiert und beim Austritt wieder gebrochen wird. Ja. Das ist eine Übersetzung von dem Wikipedia-Artikel Englisch über Regenbögen von DeepL. Und das hat mich schon relativ beeindruckt zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Ton halt getroffen ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Casual-Sprache wird, aber das ist einfach kein Satz, wo den man sofort ansieht, dass der übersetzt worden ist. Maschine. Ist auch meine Erfahrung, also gerade wenn man halt Google Translate und DeepL nebeneinander hält, kommt bei DeepL meistens halt sowas bisschen Organischeres raus, auch für Sprachen, die so nicht so geläufig sind, also zum Beispiel japanische Übersetzungen gelingen meist etwas besser als mit Translate. Aber wenn es schief geht, geht es halt richtig schief. So auch meine Erfahrung. Also Google Translate hat so ein Basisniveau, unter das es in der Regel nicht fällt. Und wenn DeepL mal so ein bisschen verwirrt ist, dann geht's ordentlich ins Gemüse. Also das Krasse finde ich dran, wenn ich jetzt den englischen Artikel übersetzen müsste ins Deutsche, dann würde ich den jetzt echt da durchjagen und danach den deutschen Text verbessern. Hm. Weil der ist so viel besser schon formuliert, als der formuliert wäre, wenn ich ihn jetzt von Hand erstmal so grob übersetze. Das finde ich halt krass. Ja. Ja. Und es war mir bislang nicht geläufig. Ein Tipp von Erik. Genau. Und sie haben auch ein Cookie-Accept-Fenster, wo du nur einmal das nicht blau blinkende klicken musst. Aber, und nichts. Ja. Aber auch Anti-Pattern mit Accept All und ausgeblendet Accept Selected und ja. Aber es ist so klein, das Wort für Anti-Pattern, aber nicht so kacke, dass, wie es sein könnte. So Mittel Anti-Pattern. Mittel-Pattern, Anti. Was ist der Diminutiv von Anti? Entchen. Aber der nein. Das ist eine Diskussion, auf die lasse ich mich jetzt nicht ein. Dammit, ich dachte, ich könnte dich auf mein Niveau runterziehen. Nein. Ich wollte noch kurz anmerken, nämlich aus einem Anlass, nämlich wir sprachen ja, ich glaube, was war letzte Woche, über Best of the App Store 2020. Und dass Disco Elysium da Best Mac Game gewonnen hat und kam dann irgendwie ins Gespräch darüber, dass es ja so schlecht performt auf Macs. Mhm. Ja. Dem ist gar nicht mehr so, habe ich festgestellt. Und zwar heißt es, du hast jetzt ein Silikon-MacBook? Nein, also mein Luzi hat eins, aber ich spreche tatsächlich von normalen alten Intel-Macs. Es gab nämlich schon vor ein paar Wochen ein Update, wo sie Performance optimiert haben und halt Unity abgedatet und was man so alles machen kann, damit das ordentlich läuft. Und ich kann bestätigen, auf meinem MacBook Pro läuft das richtig butterweich und ich kann mir vorstellen, dass es das dann auch auf deinem tut, Marcel. Aha, ja. Muss ich das nochmal ausprobieren? Was für ein Modell ist das? Also welches Jahr? Das ist jetzt ein Jahr alt. Also, okay. Also ist jetzt nicht. Also ich, aber ich denke, dass es tatsächlich jetzt auch auf schwachbrüstigeren Macs besser läuft, weil hier auf diesem läuft es halt definitiv einfach nur, es schnurrt. Ja, und ich meine, bis vor Silikon haben die Macs ja seit 5 Jahren keine wirklich bedeutenden Performance-Verbesserungen gehabt. Ja. Und an sich ist auch gar nicht ein guter Zeitpunkt, weil sie haben auch bis Ende des Jahres jetzt den Preis reduziert, irgendwie auf $25 oder irgendwie sowas. Also man kann sich das jetzt auch für relativ billig noch besorgen. Und ja, ich habe dann zugeschlagen und ist auch schon optimiert für M1 im Übrigen. Also man kann, wenn man dann auch eine ganz neue Maschine hat, kann man auch froh sein, dass es schon nativ läuft. Ja, sollte ich auch mal wieder eine Chance geben dem Spiel. Da soll ja viel drinstecken. Ja. Ja, viel drin gesteckt hat auch dieser Sendung. Allerdings ist es jetzt, sind wir jetzt leer bis zur nächsten Woche. Und dementsprechend, wenn ihr uns treu bleibt, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Da freuen wir uns. Ansonsten Servus und Baba. Es war schön mit euch. Tschüss.